1. Dies ist das Wort, das der Herr durch den Propheten Jeremiah über die Stadt Babylon und das Land der Chaldäer verkündet hat. 2. Verkündet es unter den Volken, stellt ein Banner auf und verheimlicht nichts, Babylon ist erobert, sein Gottesbild und Merodach sind gestürzt und ihr Götzenbilder zutiefst gedemütigt. 3. Denn ein Volk aus dem Norden rückt gegen Babylon vor, das Land in ein Einod zu verwandeln, so dass Wedermenschen noch hier dort bleiben, sondern fliehen. 4. In jenen Tagen, so erklärt der Herr, werden die Israeliten und Jude gemeinsam zurückkehren und untertrennen den Herrn, ihren Gott, suchen. 5. Sie werden nach dem Weg nach Zion fragen und sich entschließen, dem Herrn in einem Ewigen Bund beizutreten, der niemals in Vergessenheit geraten soll. 6. Mein Volk war wie Verlorene Schaf, deren Hirten Sie in die Ehre führten und auf den Bergen Herren ließen, bis Sie ihren Ruheplatz vergessen. 7. Jeder, der Sie fand, nutzte Sie aus, waren ihr Feinde behaupteten, kein Schutz zu Trajan, weil das Volk gegen den Herrn, ihr war Hoffnung, gesündigt hat. 8. Flieht aus Babylon und verlässt das Land der Chaldäer, get voren wie die Leiter vor der Herd. 9. Ich werd ein Allianz machtiger Nationen aus dem Norden gegen Babylon mobilisieren, deren Treffsichere fail wie erfahren Krieger keinen Felschu zulassen. 10. Das Land der Chaldäer werd geplundert werden und all die Sichen der Butte bedienen, werden im Überfluss haben, sagt der Herr. 11. Auch wenn Juk jets noch freut und über den Raub meins Igentums frohlacht wie ein Young Ku beim Dreschen oder wie Wehrend Hengster. 12. Your Mutterstadt word zutiefst beschamt sein, sie, die ein stolz war, word zum Geringsten der Volke, zu einer trockenen Steppe und Wust. 13. Wegen des Zorns des Herrn word Babylon wollig unbewohnt bleiben, so dass Jedevor Basihend entsetzt über das Ausmus der Zerstörung sein word. 14. Stellt Juk rings am Babylon auf, Bogenschützen, und spart nicht mit Pfeilen, denn die Stadt hat sich gegen den Herrn versündigt. 15. Heb das Kriegsgeschrei, denn Babylon hat kapituliert, sein Mauern und Stutzen sind gefallen, die der Herr nun rasch für das nimmt, was die Stadt anderen angetan hat. 16. Vertrieb die Bauern und Untihelfer aus Babylon, angesichts des Drohenden Schwarz word Jedeva suchen, in sein Igenes Land und zu seinem Volk zu fliehen. 17. Israel gleicht einem versprengten Schaf, das von Lohen gejagt word, erst fraß der König von Assyrien Darren, und schließlich nagte Nebuchadnezzar von Babylon die Nocken ab. 18. Die Schalb kundigt der Herr der Hirscherinnen, das den König von Babylon und sein Land genauso bestrafen word, wie einst den König von Assyrien bestraft hat. 19. Ich werd Israel auf sein Weidplatz zurückbringen, damit es auf dem Karmel, in Baschan und im Gebirge Ephraim wieder Nahrung und Frieden findet. 20. In jener Zeit werd man vergeblich nach der Schuld Israels oder den Sünden Judah suchen, den ich werd dem Ubrist, den ich version, verge ben. 21. Zeit gegen das Land des doppelten Orfrus und gegen die Bewohner der Bestrafung, Volstreck das Erteil und tut genau das, was ich Juk befohlen habe. 22. Man hort bereits den Lam des Kriegs und die Gewaltige Zerstörung, die über das Land herein bricht. 23. Wie konnte der Hammer der die Gans Weltzerschlag, selbst zerbrochen werden? Babylon ist zu einem Bild des Schreckens unter den Nationen geworden. 24. Ich habe dir ein Falle gestellt, Babylon, und du bist hineinstapt, wann es zu merken, weil du es gewartest, dich gegen den Herrn aufzulehnen. 25. Der Herr hat sein Rustkammer geöffnet und die Waffen seines Zorns hervorgeholt, denn hat im Land der Chaldäer ein Werk zu wollenden. 26. Greif Babylon von allen Seitenen, offnet die Vorratshäuser und zerstört als Restlos, damit nichts von der Stadt übrig bleibt. 27. Totetel ihr Jungen Krieger wie schlacht wie he ihnen, denn der Tag ihrer Brechnung und Bestrafung ist gekommen. 28. Man hort. Die Stimmen der, die aus Babylon geflohen sind, in Zion zu verkünden, das der Herr rasch für seinen geschandeten Tempel nimmt. 29. Ruf die Bogenschützen gegen Babylon zusammen und belagert die Stadt Luckenlos, damit niemand entkommt, vergeltete genau das, was sie anderen angetan hat. 30. Die Schalb werden ihr Jungen Männer auf den Strassen fallen und ihr gesamten Streitkräfte und Genemtag vernichtet werden, sagt der Herr. 31. ICH Wendeming gegen dich, du stole Stadt, denn die Zeit deiner Bestrafung ist nun endgültig gekommen. 32. Der Hochmutige wird stolpen und fallen und niemand wird ihm aufhelfen, ICH wird sein Stadt in Brand setzen, bis als ihm in Hiram verset ist. 33. Der Herr der Hirscheren stellt fest, dass Israel und Juda gemeinsam unterdrückt werden und ihr Gefangenen water sich weigern, sie freizulassen. 34. Doch Erlöser ist mächtig und trägt den Namen Herr der Hirscheren, wird ihr sich energisch vertreten, im seinem Volk Ruhe und Babylon an Ruhe zu bringen. 35. Das Schwert soll über die Kaldäer kommen, über die Bewohner Babylon soe über ihr Anführer und Weisen Berater. 36. Das Schwert wird die Wahrsager treffen, so dass sie als Narren dastehen, und die Helden der Stadt werden vor Angst den Mut verlieren. 37. Das Schwert wird ihr Förder, Wagen und die Ausländischen Soldner treffen, bis sie so schwach wie Frauen werden, auch ihr Schatze werden geplundert. 38. Ein der Word ihr Gewasser austrocknen lassen, denn es ist ein Land voller Götzenbilder, in dem die Menschen der Chiren Aberglauben den Verstand verloren haben. 39. Die Schalb werden Dortner noch Wustentier und Schakali hausen, niemals wieder wird die Stadt von Menschen bewohnt werden, über all Generation in Hinweg. 40. Wie Gott Sodom und Gomorra mitsamt ihren Nachbarstadten vernichtet hat, so wird auch in Babylon kein Mensch mehr leben oder sich dort niederlassen. 41. Seht, ein Volk ruckt von Norden heran, ein Gross Nation und Mächtig Konige bereiten sich am Ende oder auf den Kampf vor. 42. Sie sind mit Bogen und Spee bewaffnet, grausam und one Erbarmen, heranahen klingt wie das Tosen des Meers, warend sie Kampf bereit gegen Babylon reiten. 43. Als der König von Babylon die Nachricht hört, verlies in ihr Kraft, wird von Angst und Schmerzen ergriffen wie ein Frau bei der Geburt. 44. Wie ein Low AUSDEM Dickick des Jordans herverbricht, so wird ICH SIE plötzlich vertrieben, wer kann mehr widerstehen oder mehr Rechenschaft sehen. 45. Hort daher den Plan des Herrn gegen Babylon, selts die Schwachsten der Herd werden weggeschleppt werden, und die Weidplatz werden über ihr Schicksal entsetzt sein. 46. Die Erde bebt bei der Nachricht von Babylons Fall, und der Schrei der Verzweiflung ist unter allen Wolken zu hören.